HIV. Anti. BPC Records. BPC, Alter. Was soll dir? Scheiß auf deine Meinung. HIV ist gut. Tu nicht so, Alter. Fick dich. Yeah. Scheiß auf deine Meinung, Mixtape Nummer 1 jetzt auf den Straßen meiner Scheik-verjunkten Stadt und die Noten wollen blasen. Ich zerreibe feinen Rasen zwischen meinen Fingern wie jeden von euch abgefuckten Wack MCs, es ist mies zu sehen, wie hier alles kaputt geht. HIV, BPC, scheiß auf deine Meinung steht für dicke Raps auf dicken Beats, nicht zu überbieten. Ich will eigentlich nur rappen, mein Mic und ein paar Lippen zwischen meinen Beinen. Ich kann rhyme, Nutte, lass den Scheiß sein, leg das Mic zur Seite, du Spaß. Spaß, Alter. Ihr kriegt alle aufs Maul, BPC am THIV. Ihr seid alle keine Gangster. Ihr kriegt alle aufs Maul, BPC am THIV. Ihr seid alle keine Gangster. Von 1 bis 4 zählt diesen Tag. Jeder von diesen Tapes zählt euch einfach logisch ab. Ob per Nacht oder Tag, was ihr einfach wissen wollt. Jeder von diesen Tracks wird in unserer Hand zu Gold. Ob nun stolz oder nicht, denn es ist mir scheißegal. Meine Sicht geht weiter als dein Standardglas. Nimm die Brille ab und dann sehe wieder klar, dass der übelste Shit aus Weißwasser. Ihr kriegt alle aufs Maul, BPC am THIV. Ihr seid alle keine Gangster. Ihr kriegt alle aufs Maul, BPC am THIV. Ihr seid alle keine Gangster. Eure Ignoranz, ihr Banner, kotzt mich an wie teuerste Schmuchten. Ich fang jetzt an zu spitten, denn ihr seid alles zu Nutten. Ihr könnt euch alle ficken, Mittelfingern gibt's vor euch. Warum sollte ich mein Maul halten, ihr seid alles nur enttäuscht. Auf deine Meinung ist geschissen, stopf deine Kanne voll mit Kruste. Zieh die Scheißen deine Böhne und kack ab, du dumme Nutte. Kotz auf deine Sneakers, zieh deine Hosen runter. Ich denk, du lebst für Hip-Hop und Spaß, fick deine Mutter. Ich weiß, die ganze Zeile kam mies, aber ich konnte mir nicht verkneifen, eine Fotze wie du hat's verdient. Ich sauf mal billig Bier, du gibst dir Heroin. Ich zerfick den Gruß von Stuttgart bis nach Berlin. Ihr kriegt alle aufs Maul, BPC am THIV. Ihr seid alle keine Gangster. Ihr kriegt alle aufs Maul, BPC am THIV. Ihr seid alle keine Gangster.